Wie unendlich überlegen ist das keltische Weltbild unserer noch immer positivistischen Philosophie. Eine Unphilosophie eigentlich. Denn von der Liebe zur Weisheit, der Suche nach Erkenntnis, ist sie so weit wie der Mistkäfer von der Sonne entfernt. Nein, viel weiter noch. Die Lehre des Positivismus, unter deren Diktatur nicht nur die Schulen und Universitäten, sondern unsere ganze Gesellschaft noch immer steht, beschränkt sich und uns auf den kärglichen Kreis der Erfahrung und Wiederholbarkeit und lehnt jede Metaphysik als theoretisch unmöglich und praktisch nutzlos ab. Wie armselig! Lässt Shakespeare sich wiederholen? Können unsere Augen mehr als nur 1% dieser Welt sehen? Nein, sagt die Biologie. Im Namen des keltischen Geistes bitte ich Sie, die Dummheit des Positivismus auszurotten, wo immer Sie ihr begegnen. Die Kelten kannten die Relativität der Erscheinungen und, so lange vor unserer Physik, die Relativität des Raums und der Zeit. Ihre Rhythmen, wie die wunderbaren keltischen Münzen sie abbilden, weisen ins Unendliche. Was sie suchten, war eine höhere Struktur des Organischen, die sich dem menschlichen Denken entgegensetzen, entzieht. Ihre Künstler überschreiten die Grenzen des Sichtbaren, werden immer abstrakter. Für die Kelten ist, wir wissen es schon, die Realität jenseits des sinnlich Wahrnehmbaren und dem Menschen unzugänglich. So suchen sie diese Wirklichkeit eher im Irrealen. Auch ihre Unsterblichkeit ist abstrakt, nur in der anderen Welt real. Der Mensch wird auferweckt, ohne beim Namen gerufen zu werden, wie der Gott des Alten Testaments es tut. Das zukünftige Leben unterscheidet sich wesentlich vom Vergangenen. Der Jenseitige ist nicht mehr der diesseitige Mensch. Existenz ist immer dynamisch. Der keltische Gott ist weder Träger noch Verkünder des Heils. Wir gehorchen Geboten. Der Grieche gehorcht der Vernunft, der Kelte dem Gefühl. Es gibt Sonnenreiche, in denen die Helden und Wissenschaften gedeihen. Und es gibt die Mondreiche der Magier und der Träume. Das Keltische ist ein Mondreich gewesen. Und vielleicht ist es das immer noch. Ob in Irland, Schottland, England oder im Waldviertel, jenem magischen Raum, der uns hinter die Grenzen des vertrauten Bewusstseins entrückt. Wir kennen den gewöhnlichen und wir kennen den magischen Raum. In alten Kirchen, auf keltischen Kultstätten erbaut, spürt man noch deutlich seine andere, mächtigere Energie. Eine Energie, die Menschen verändert und Ereignisse bewirkt. Tut sie es radikal, fühlen wir, die das Geheimnis der Energiefelder und unsichtbaren Ströme vergessen haben, uns von Engeln oder Dämonen berührt. Der Nordwald, auf böhmischem Granit gewachsen, ist Erlkönigsreich und Cernunnos noch immer sein heimlicher Herr. Seine Spiele verführen in Mond, Nebel und Traum. Der grüne Ritter, der göttliche Reiter, der Mittagshirsch. Die Landschaft selbst ist seine Gestalt, eine Schwelle aus Zwielicht, über die wir in ein Reich jenseits des Menschen eintreten. Viele Reiche gibt es, hier und jetzt, und viele Zauberschwellen, über die man in sie gelangt. Jeder heilige Ort, Fluss, Berg oder Quelle, hatte einen ihn hütenden und die Rituale überwachenden Geist, der die Gestalt einer Katze annehmen konnte, eines Fischs oder Vogels, sogar die einer Hexe oder eines wunderschönen Wesens, je nach Umständen und dem Charakter des Eindringlings oder Besuchers. Solche Stätten waren Öffnungen des Schoßes der Erdmutter, die unter verschiedenen Namen und Erscheinungen angerufen wurde. Als dreifaltige Göttin, die über Geburt, Leben und Tod waltet. Jungfrau, Braut und altes Weib. Auch als Pferdegöttin Epona, mildtätig und gnadenlos. Der Mond bei den Kelten weiblich leitet die mit Tieren wie Katze, Schlange und Wolf verbundenen Rituale der Nacht. Es gibt eine äußere Geografie und eine innere gibt es auch. So kann das Mondreich der Kelten eigentlich überall sein. Der Tod bringt das Leben den Tod hervor. Die Kelten strebten darum die Überwindung der Materie, die Entstofflichung ihres irdischen Zustandes an, um so dem Leben wie auch dem Tod zu entrinnen. Sie hatten keinen Sinn für die als Geschichte gesammelte Vergangenheit. Ihr Weltbild war überhistorisch, ihr Kalender der Baumkreis. Vom 24. Dezember bis zum 20. Jänner war die Zeit des Birkenmonds, die des Ebereschenmonds vom 21. Jänner bis zum 17. Februar. Es folgte der Trauereschenmond vom 18. Februar bis zum 17. März, der Erlenmond vom 18. März bis zum 14. April, der Weidenmond vom 15. April bis zum 12. Mai, der Weißdornmond vom 13. Mai bis zum 9. Juni, der Eichenmond vom 10. Juni bis zum 7. Juli, der Steineichenmond vom 8. Juli bis zum 4. August, der Haselbaummond vom 5. August bis zum 1. September, der Weinstockmond vom 2. September bis zum 29. und der Efeumond vom 30. September bis zum 27. Oktober. Vom 28. Oktober bis zum 24. November herrschte der Schleedornmond und der Holundermond vom 25. November bis zum 22. Dezember. Es gibt das geheimnisvolle Baumalphabet mit Konsonanten und den fünf Vokalen A, O, U, E und I, die den Sonnwendnächten und den Nächten der Tag- und Nachtgleichen ihren Baumnamen gaben. Der 21. Dezember war die Silbertannennacht, die Stechginsternacht der 21. März, die Heidekrautnacht der 21. Juni und der 23. September die Weißpappelnacht. Wann aber war die geheime Nacht der Eibe, des Todesbaums? I, die Eibe, ist der Todesvokal. In der keltischen Farbsymbolik ist weiß der Mond, grün der Wald und purpurrot die andere Welt. Die Himmelsbäume waren von Göttern bewohnt und himmlische Mächte wirkten durch sie. Kommt unser Alphabet uns da nicht ein wenig dürr vor? Die Kelten haben die Welt als Ganzheit erfasst, ein lebendiges Gewebe, in dem alles mit allem verbunden ist. Geomantie heißt wörtlich Gespür für die Erde und die Kelten hatten dieses Gespür. Die Erde ist ein lebendiges Wesen und wie der unsere hat auch ihr Leib verschiedene Zonen, deren Kräfte in Felsen, Hügeln, Bäumen, Quellen und Flüssen zugegen sind. Zu den entsprechenden Zeiten sind sie zugänglich und wirksam. Archetypische Muster, kosmische Kraftpunkte, sie erweitern das Bewusstsein, schenken Visionen, ermöglichen Prophetie. Damals konnte man die Energien der Erde noch unmittelbar fühlen. Die Stellen, wo sie auftraten, wurden zu Orten besonderer Verehrung. Ihre göttlichen Eigenschaften bedurften keiner Bilder und Rituale. Ist doch jeder Baum eine lebendige Wesenheit, eine Persönlichkeit, die Himmel und Erde verbindet. Aufenthalt seines eigenen Geistes, den man bei Versammlungen religiöser oder weltlicher Natur anrief. In Urwäldern wanderten die Kelten auf durch Erdstrahlen schütteren Streifen, Urstraßen, auf denen heute noch das Wild dahinzieht. Die natürlichen Kreuzungen dieser Urstraßen nennen wir Kreuzwege und sie sind gefährlich. Die Wirkung der Erdstrahlen ist vervielfacht. Da kann es schon geschehen, dass man Toten begegnet, Geister erscheinen und man hellsichtig wird. Sogar die Zugvögel laden sich da auf und Druiden ließen Weissagen. Doch errichteten sie ihre Kultstätten nur auf positiver Erdstrahlung, die man mit der Haselrute suchte und fand. Geisterpfade, Feenwege, Königsstraßen. Die Kelten kannten Leylines, die Erdkraftlinien und Energiekanäle. Wege und Zentren des terrestrischen Nervensystems, Linien einer Art von elektrischem Strom. Megalithe markierten sie, Steinkreise wurden auf ihnen errichtet. Doch gingen sie auch durch das Meer. Unterirdische Quellen weisen starke Energien auf. Den Kelten dienten sie zur Fruchtbarkeit, zur Heilung, zur Weissagung. Aber die Intensität der Erdstrahlen verändert sich. Von 6 bis 22 Uhr ist sie ziemlich konstant. Zwischen 1 und 2 Uhr nachts steigt sie auf das Doppelte und bei Regen und Vollmond bis auf das 264-fache des Normalwerts. Erst als der Nomadische zum sesshaften Lebensstil wechselte, prägte und veränderte man die Landschaft. Raum wurde begrenzt, abgesichert und der einst ungehinderte Fluss der Erdkraft wurde blockiert, gestört. Das seelische Weltbild wurde dadurch völlig verändert. Wir haben die mythologischen Linien, die magischen Bilder verloren und müssen sie wiederfinden. Einst gab es eine mystische Mathematik, eine heilige Geometrie. Aber noch 1920 erlebte der Seher und Dichter A.E., sein wirklicher Name war George Russell, einen Moment plötzlicher Erleuchtung. Er befand sich auf einem seiner häufigen Streifzüge durch die alten Hügel und Heiligtümer Irlands. Auf einmal sah er das Land mit den vielen Farben, die ätherische Landschaft, die durch die strahlenden Quellen und Kanäle ihrer eigenen Lebensenergien von innen her leuchtet. Diese Wirklichkeit, sagte er, ist nur ein Augenzwinkern vom normalen Sehen entfernt. Er wusste nun, dass das goldene Zeitalter überall um ihn herum war und dass nur wir selbst blind dafür sind, denn es ist keinen Moment lang irgendwo anders gewesen. Ähnliches geschah, Sie merken, die Kelten sind noch nicht wirklich ausgestorben, 1921 dem Fotografen und Erfinder Alfred Watkins. An einem heißen Sommernachmittag schaute er von der Kuppe eines hohen Hügels herunter auf das englische Herefordshire. Plötzlich und ohne Warnung wurde sein Geist überflutet von einem Sturm von Bildern, die ein zusammenhängendes Muster bildeten. Die Schuppen fielen ihm von den Augen und er sah, dass über lange Perioden der Vorgeschichte alle menschlichen Wesen geraden Linien folgten. Unmittelbar durch die Oberfläche der Landschaft hindurch blickte er auf eine Schicht aus einer fernen, prähistorischen Epoche. Die Barriere der Zeit schmolz und er sah, ausgebreitet übers ganze Land, ein Netz von Linien, das die heiligen Orte des Altertums miteinander verband. Erdhügel, alte Steine, Kreuze und Wegkreuzungen, Kirchen, die über vorchristlichen Heiligtümern standen, legendenumwobene alte Bäume, Wassergräben und heilige Quellen standen auf exakten Linien wie auf Schnüren aneinander geknüpft. Linien, die über Hochwachten zu Grabhügeln und Berggipfeln liefen. In einem einzigen Moment transzendenter Wahrnehmungen betrat Watkins die magische Welt eines prähistorischen Großbritannien. Eine Welt, in der die Kelten gelebt haben. Es kam alles, wie er sagte, in einem Moment blitzartigen Aufleuchtens. Er glaubte, dass Lehleute, Priester, Astronomen, Druiden, Barden, Magier, Hexen, Wahrsager und Einsiedler alle mehr oder weniger verbunden waren durch einen einzigen Faden von Wissen und Macht. Watkins sah die Adern der Landschaft, eine Feenkette aus Licht. Die ganze Erdoberfläche wird ja von einem Fluss von Energie umspült, der als Magnetfeld bekannt ist. Wie alle anderen Körper des Himmels ist auch die Erde ein großer Magnet mit periodischen und zyklischen Variationen in seinem Feld, beeinflusst durch Sonne, Mond, andere Planeten und seinen eigenen Untergrund. Über kompakten, flachen Gebieten ist der Energiefluss ruhig und regelmäßig, über felsigem und zerteiltem Land heftig und ungeordnet. In Reaktion mit den Naturgewalten erzeugt er magnetische Stürme und, im Norden, Polarlichter. In der Nähe geologischer Verwerfungen wird der magnetische Fluss besonders erregt. An diesen Stellen schießen magnetische Ströme auf. Es gibt 27-tägige Intervalle von ruhigen und unruhigen Perioden, die selbstverständlich nicht ohne Einfluss auf uns bleiben. Der natürliche Magnetismus der Erde war den Kelten eine Quelle von Energie und Inspiration. Heute erkennt man langsam wieder, dass Erdstrahlen die natürlichen elektromagnetischen Felder des Menschen durcheinander bringen und die Routengeher sind wieder unter uns. Man darf den Hasel aber nicht abschneiden, man muss ihn brechen. Und wer, wie unsere Ahnen, wieder auf Stroh schläft, ist vor jeder Erdstrahlung geschützt. Stroh die gesündeste aller Matratzen. Es schluckt die Strahlen von unten, während die Mistel vor der kosmischen Strahlung von oben behütet. Schlafen Sie auf Stroh und hängen Sie, wie ich es tat, einen Mistelzweig über Ihr Bett. Die guten Bräuche der Kelten kehren zum Glück wieder. Und wie Sie selbst in unserem Bewusstsein, steigt um die Wende dieses Jahrtausends Ihr Weltbild auch in den Wissenschaften auf, vor allem in den Systemtheorien, der Chaosforschung, der Quantenphysik. Und die Hexen, von denen es neuerdings überall nur so wimmelt, wenn sie echt sind, was gar nicht immer der Fall ist, sind sie Menschen mit gesteigerter Wahrnehmung über aufgeladenem Boden. Und hier spreche ich aus Erfahrung. Hexen gedeihen nicht überall, sondern am leichtesten auf gekreuzten Wasseradern und Granit.